Mama hat mir tausendmal gesagt, sei vorsichtig mit Frauen. Du brauchst dir all die falschen Schlampen doch nur mal anzuschauen. Falsche Wimpern, falsches Haar, rasiert von Kopf bis Fuß. Und dazu dieses Dummgelaber schon vor dem ersten Kuss. So eine brachte ich nicht nach Haus, ich suchte dich bei Otto aus. Dein Name ist Cindy 2000, du kommst im Paket nach Hause. Cindy 2000 ist dein Name, dich schließ ich nachts in meine Arme. Total bescheuert? Okay, das klang bescheuert. Ja, das ist cool. Nee, das ist cool. Ja, das ist echt. Ja, mein, wenn sie so macht, klingt's. Ja. Das heißt, es klang so blöd, dass du nicht die Tatsache sein. Nun hat Mama endlich Ruhe, dir klebte man die Lippen zu. In deinem Hintern steckt ein Schlauch und dadurch puste ich dich auf. Nun hab ich tausend heiße Dates mit dir im Heizungsraum. Und du bist auch abwaschbar nach einem feuchten Traum. Ich verstecke dich unterm Bett, wenn Mama kommt, dann bist du weg. Dein Name ist Cindy 2000, mich abends mit nach Hause. Sind die 2000, so nennt man dich. Und du allein befriedigst mich. Sind die 2000 ist dein Name. Du raffinierte Gummidame. Feines Cindy, du blondes Gift. Untenrum schon leicht versifft. Sind die 2000, sind die 2005.